Ein Wanderer geht seine Wege, da fällt man über ihn her. Halb tot lässt man ihn liegen und achtet seiner nicht mehr. Zwei Männer sehen den Armen und keiner erbarmt sich der Not. Sie müssen zum Tempel eilen und beten zu ihrem Gott. Der Weg von Jerusalem nach Jericho führt durch unsere Stadt. Es muss ein Weg zum anderen sein, weil er uns nötig hat. Weil er uns nötig hat. Ein Fremder geht nun die Straße, nimmt sich des Wehrlosen an. Er lädt ihn auf sein Lasttier, der fremde Samaritan. Im Gasthaus zahlt er die Schulden für Nahrung, Kleidung und Bett und möchte ihm mehr noch geben, wenn er es nötig hat. Der Weg von Jerusalem nach Jericho führt durch unsere Stadt. Es muss ein Weg zum anderen sein, weil er uns nötig hat. Weil er uns nötig hat. So viele sind heute geschlagen, in Not und Ängste verbannt. Sie warten auf unsere Hilfe, auf Hilfe aus unserer Hand. Wo wir sie den Armen geben, fällt Licht in unsere Zeit und Blumen der Hoffnung blühen am Weg der Barmherzigkeit. Der Weg von Jerusalem nach Jericho führt durch unsere Stadt. Es muss ein Weg zum anderen sein, weil er uns nötig hat, weil er uns nötig hat.